Ich fahre durch die Nacht, schnipp die Kippe aus der Karre. Uns nennt man das Gesocks um Mitternacht auf der Straße. Gesichter sehen verbraucht aus, das ist ein Actionfilm. Jeder ist sich selbst der Nächste und in diesem Dschungel drin. Der Sound aus dem Seitenfenster vom Maulia 5. Geld machen heißt, wenn man Steine ins Schaufenster schmeißt. La Familia, eine wäscht die andere Hand. Keine weiße Weste, viele tragen Knastgestank. Abgepackte 10er-Packs, wenn verdickter Mundschlagplatz. Jeder Zweite mit erhöhter Aggressionsbereitschaft. Werf ein Blick in dieser Gegend, Bro. Das Leben ist auf der Haut wie ein Knast-Tattoo. Die Kerze brennt für verlorene Seelen. Für die, die kämpfen und trotzdem in der Scheiße stehen. Alles grau und grau, wir tragen böse Mimik und warten, dass uns Gott diesen einen Engel schickt. Wir kommen im Dschungel der Vergessenen. Das hier ist ein Actionfilm. Die weiße Weste ist beschmutzt vom Dreck des Lebens. Es ist alles, doch nur die Hoffnung stirbt vergebens. Wir kommen im Dschungel der Vergessenen. Das hier ist ein Actionfilm. Die weiße Weste ist beschmutzt vom Dreck des Lebens. Es ist alles, doch nur die Hoffnung stirbt vergebens. Abgezockt, ausgenockt, Butterfly, Elektroschock. Alle auf nem Gangsterfilm und fühlen sich wie Hancock. Keine Angst, denn es ist der Tod, der uns rippt. Willkommen hier im Randbezirk. Miese Blicke kreuzen sich bei Dunkelheit. Jede kleinste Lappalie wird zu einer Streitigkeit. Ski, Maske, Sonnenbrille, alles oder nix. Auf der Jagd nach Gewinn, alles oder nix. Rauchen Tabak mit Haze und leben in den Tag. Nenn uns die vergessenen Jungs von Vaterstaat. Ein Bruder bleibt ein Bruder und ein stabiler Rücken. Ein wahrer Bruder wird für dich die Kugel drücken. Die Schattenseite des Lichts gibt selten Sonnenschein. Immer auf Patrol, du musst auf der Hut sein. Zwischen Stahl und Beton, Drang wie die Nike-Treter. Das ist Welcome to the Jungle, Meter für Meter. Willkommen im Dschungel der Vergessenen. Das hier ist ein Actionfilm. Die weiße Weste ist beschmutzt vom Dreck des Lebens. Es ist alles, doch nur die Hoffnung stirbt vergebens. Willkommen im Dschungel der Vergessenen. Das hier ist ein Actionfilm. Die weiße Weste ist beschmutzt vom Dreck des Lebens. Es ist alles, doch nur die Hoffnung stirbt vergebens.